Ey, kennt ihr auch diese Momente, wo man sich so ganz alleine fühlt, obwohl man in einem Raum steht mit mehreren Personen und man ist irgendwie total alleine? Ja, manchmal geht's mir genauso. So allein, so allein, so allein. Selbst die letzte Chance, die ich von meinem Herrn nie bekommen werde. Ich rufe alles wieder auf, was ich so lernte. In allen Lebensformen bunt wie ein Tuschkasten. Ich formuliere nur das, was wir versucht haben. In all den Saufmomenten, was für eine krasse Zeit. Stundenlang Texte schreiben, fressen, was so übrig bleibt. Hoffen und träumen, wo bleibt denn die Realität? Ich texte nachdenklich, weil's mir auf den Magen schlägt. Jeder wartet auf den platten Vertrag. Jeder wartet, bis hier einer versagt. Jeder wartet auf den einen Tag, doch es kommt nichts. Egal, Rap bis ins Grab, yeah. Egal, welcher Mensch mir jetzt gerade zuhört. Was ich sagen wollte, dass du dazugehörst. Einer von vielen, einer von einer Mille. Du bist niemals alleine, hör auf die Stimme. Sie spricht zu dir, bis irgendwann dein Blut gefriert. Ja, ja, wer weiß, was passiert. Ich schreibe diesen Text an die Wand, stillschweigend und schwör. Irgendeinen wird es erreichen, doch bis dahin stopf ich mir den Alltag auf den Schädel. Hinterlasse Bruchteile, wie bei Hänsel und Gretel, yeah. Ich entscheide zwischen Psycho und Wahnsinn zu zweit. Allein, weil die Zeit niemals so anhält. Ich bin alleine und warte auf euch da oben. Wirke ängstlich, das mit der Stärke war nur gelogen. Habe ein Ziel, ja, und ich verfolge es. Jeden Tag, jede Minute, bis ich es treff. Alleine unterwegs auf der Geraden. Keiner kann mich überholen, geschweige denn verraten. Der Weg ist das Ziel und ich bleibe mir treu. Rabauken, Prime, niemals verlasse ich euch. Zeige mir einen besseren Weg. Es gibt keinen, weil jeder andere tat weh. Tränen, Trauer, was soll denn noch kommen? Betrug und Verrat und die Täter entkommen. Ich spuck auf euch runter, verdammt seid ihr Wichser. Niemals mit mir, dazu brauch ich keinen Richter. Ich geb den Ton an, Rap fließt durch die Adern. Nimm es mir ab und es wird dir dann klar werden. Allein fühlst du nur, wenn der Wind sich mal dreht. Allein bist du auch, wenn einer neben dir steht. Allein bist du, wenn deine Liebe vergeht. Allein bist du, wenn keiner hinter dir steht. Lass nicht los, Digga, denn ich kämpfe mit dir zusammen. Ich weine mit dir zusammen, wir machen alles zusammen. Ich empfange dich mit offenen Armen. Ich gebe dir eine Kippe, Dicker, brauchst sie zu fragen. Ich habe alle meine Träume in Visier und lade durch. Ich hab keine Angst davor, Dicker, und lad durch. Zufrieden bin ich erst, wenn dieser Scheiß sich hier lohnt. Kein Interesse mehr für Konversation. Ich blicke in die Ferne über das weite Meer. Was ich sagen wollte, Dicker, dieser Scheiß, es ist mir wert. Ich entscheide zwischen Psycho und Wahnsinn allein. Zu zweit, weil die Zeit niemals anhält. Weil die Zeit niemals anhält.